Abschnitt 52 aus der Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Vom Kleinen und vom Großen. Buddha, du Enger, du sagst das Elend deines Heimatlandes und den stinkenden Aussatz, den Tod der Armen und die Schlange und den kleinen Skorpion unter den Steinen, und du verwarfst es. Buddha, du Kurzsichtiger, ich sehe mehr und habe mehr zu verwerfen. Ich verwerfe den Sirius, ich verwerfe 1000 Milchstraßensysteme und die schwarzen Abgründe zitternden Äthers. Und wenn ein Geheimnis ist, jenseits von alledem, wenn ein Wort das Rätsel erklärt, warum glühende Weltkörper im kalten Raume abkühlen und noch nicht abgekühlt sind, so verwerfe ich auch das. Denn wie es auch sei, es ist dumm und gewalttätig, und ich bin größer als alles Universum. Und ich schließe die Augen und fasse doch deine Hand und folge in Träumen doch immer dir, Tathagata, und deiner verwirrenden Gebärde. Was ist denn auch für ein Unterschied zwischen dem schmalen Schilfteil deines Heimatlandes und den weltenglitzernden Gründen des Kosmos, groß und klein und Jupiter und Blattlaus? Schließ die Augen zu, gemein und treulos ist alles. Ende von Abschnitt 52, gelesen von Jessie Dessau-Rosslau, Juli 2024.